Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins live. Domian. So, liebe Leute, wir sind wieder pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute Freitemennacht wieder. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Mario. 49. Guten Morgen, Mario. Ja, morgen, Jürgen. Hallo, Mario. Na, alles in Ordnung? Soweit schon. Weswegen rufst du an? Ja, ich wollte eigentlich mal kurz ein Statement abgeben zu dem ersten Anrufer von gestern Nacht. Das war der Manuel, glaube ich, ne? Ja, den Namen habe ich jetzt nicht mehr so präsent. Ja. Und zwar war der ganz am Boden zerstört, dass der keine Wohnung mehr demnächst hat. Ah, genau, ich, ne? Genau, ja. Ja, also so, ich kann dazu nur sagen, das ist eigentlich gar kein Problem, hier wohnungslos rumzulaufen. Dass ich da so sich immer gar keine Sorgen machen, im Grunde genommen. Ne? Es ist kein Problem, wohnungslos herumzulaufen? Ja, also ich habe das. Was heißt das? Seit einem Jahr mache ich das jetzt. Ich habe da irgendwie alles abgebrochen und also ich lebe jetzt seit einem Jahr in meinem Pkw. Ne? In deinem Pkw? Ja, hab ich mir so gedacht. Irgendwie, das kam auch alles so schleichend. Ich hatte irgendwie keine Lust mehr auf Wohnung und Miete bezahlen und Strom bezahlen und also wirklich, ja, keine Lust, oder hat man dich aus irgendwelchen Gründen rausgeschmissen? Na, überhaupt nicht, absolut nicht. Ich habe das alles selber aufgelöst und freiwillig? Ja, absolut. Das ist auch gewollt, die Situation. Hast du einen gewollt. Hast du einen Job? Ich habe die glückliche Situation, dass ich schon Frührentner bin und arbeite nur am Wochenende auf 450 noch. Weswegen bist du mit 49 Frührentner? Ganz offen, ich habe das öfteren im Leben schwere Depressionen gehabt und dann okay, ist irgendwann dazu gekommen. So, du lebst in deinem Pkw. Was für ein Pkw hast du? Das ist so ein Sportcoupé. Ein Sportcoupé? Ja, genau. Welche Marke? Mercedes. Mercedes? Ja, richtig, genau. Hm. Was für ein Sportcoupé von Mercedes? Das ist nicht mehr der allerneueste, das ist so ein CLK ist das. CLK, das ist natürlich schon ein fettes Auto. Ja gut, okay. Also ich sag mal, es ist natürlich Folgendes. Ich mache das ja aus dem Grund auch letztendlich, um der Armut zu entgehen. Aber das heißt, du hast schon so viel Kohle, dass du dir so einen fetten Schlitten leisten kannst. Ja gut, man könnte es jetzt so ausdrücken, ich zahle auch keine Miete mehr. Okay, verstehe. Jetzt müssen wir den Leuten sagen, die nicht so autoaffin sind, ein CLK ist ein viersitziges Cabrio. Nicht Cabrio, gibt's auch als Cabrio? Ja, gibt's als Cabrio. Genau. Ich habe aber das Coupé. Ein Coupé, ein viersitziges Mercedes-Coupé. Ja. Von recht guten Ausmaßen. Ja, gut, ich sag mal, ich bin jetzt ganz ehrlich, der Wagen macht mehr her, wie er ist. Also so teuer in Anschaffung ist er jetzt auch nicht mehr. Aber gut, wenn man so ein Auto unterhalten muss, dann genau, ist es nicht ganz so billig. Allerdings ist es eben ein Coupé und eher ein sportliches Auto. Ist denn da so viel Platz, dass das man ist da ja schlafen das kann? Mercedes hat sich ja damals was einfallen lassen. Und zwar kann man die Rückbank umklappen, dass praktisch von den Rücksitzen zum Kofferraum eine Liegefläche da ist. Ach so. Das ist natürlich sehr pfiffig. Ja gut, ist natürlich jetzt auch so, ich bin ein großer Mensch, ich bin 1,93. Das also auch noch. Ich kann die Beine nicht immer hundertprozentig ausstrecken, aber wie es so ist, du weißt ja wahrscheinlich von dir selber auch, wenn man schläft, habe einen oft auch mal die Beine angewinkelt. Ja, ne? So, jetzt übrigens telefonieren wir gerade auch aus deinem Auto. Nee, ich bin hier bei meinem Kumpel Markus, den wollte ich dir ganz kurz mal geben, weil das ein riesen Fan von dir ist. Ja, den wollte ich mal ganz kurz guten Abend machen. Wir danach, nach unserem Gespräch, okay? Okay, gut, kein Problem. Ja. So, das heißt, jede Nacht machst du dir es dann bequem in deinem Mercedes? Richtig, genau. Wie gesagt, ich habe ja die gute Situation, dass ich die Woche über nicht arbeiten muss und habe ja aufgrund dessen, dass ich jetzt gar keine Kosten mehr habe. Ja. Also ich kann es dir mal sagen, ich habe so um die 1200, 1300 Euro. Ich habe noch einen einzigen Posten, das sind 30 Euro Autoversicherung. Hast du deine ganze Wohnung aufgelöst? Ja, das ist alles weg. Ich besitze nichts mehr. Ich habe keinen Teller, keine Tasse, kein Messer, nichts mehr. Und und die allerwichtigsten Sachen hast du wahrscheinlich dann in deinem Auto. Ja, man hat ja irgendwelche. Also gut, ich muss sagen, das haben schon Bekannte gesagt, ich bin relativ gut gekleidet. Ich lege auch Wert auf gute Kleidung. Und da habe ich das Nötigste habe ich dann auch so, sage ich mal. Also die Kleidung ist im Auto das Nötigste, das ist aber dann wirklich nur das Nötigste? Ja, das sind so zwei gute Hosen, das sind zwei sehr gute Pullover, ein paar Hemden. Und dann habe ich ja ein bisschen Familie auch noch. Meine Mutter, die ist schon 88, die lehnt das ja total ab, aber hat es mittlerweile auch akzeptiert. Mein Bruder ist so richtig hier Amtsrat auf dem Amt, der kann sich damit auch nicht anfreunden und ich mache halt das, was ich will. Sag mal weiter, was noch in dem Auto ist. Also die Kleidungsstücke, die du gerade genannt hast, dann wahrscheinlich irgendwelche Dokumente, die man so braucht im Leben? Also ich habe mit meinem Leben völlig abgeschlossen. Ich habe einen Haufen Schulden mal gehabt, 80.000 Euro. Ich habe das alles verbrannt und weggeschmissen. Und dann habe ich eine ganz kleine Mappe noch mit, was weiß ich, aus meiner Geburtsurkunde. Ja, sowas meine ich. Bruder liegen. Ja. Ach so, die hast du bei deinem Bruder liegen. Die sind nicht im Auto. Das Allerwichtigste noch. Ich habe bei mir praktisch Portemonnaie, Bankkarte und ja gut, ein bisschen Geld halt. Ne? Nun braucht der Mensch ja auch, um einigermaßen ansehnlich zu sein, so in der Welt, in der Gesellschaft, ein bisschen Toilettenkram. Absolut, das ist alles in Deutschland kein Problem. Wir leben hier in einem super Land, finde ich. Es gibt hier eine Autobahnraststätte in der Nähe. Da sind super, super Duschen, nagelneu gebaut, der ganze Schuppen, da kann ich für 3 Euro duschen, solange ich will. Und das ist ja auch, das muss ich auch sagen, man sagt jetzt so, ja, wie so im Auto schlafen, das geht ja gar nicht. Was machen denn Zehntausende, Hunderttausende Lkw-Fahrer hier im Land? Ja, die ja, leben ja auch. Gut, aber da sind vielleicht diese Kabinen extra zum Schlafen ausgelegt und entsprechend auch... Okay, gut, das stimmt schon. Aber ich meine, wie gesagt, ich mache es jetzt ein Jahr lang und ich fühle mich gut bei der Sache. Ja. Auch, ne? Ich weiß, es kann sein, dass ich in 3 Jahren sage, ich nehme wieder eine Wohnung, aber irgendwie will ich das gar nicht mehr. Schläfst du denn, steht das Auto jede Nacht an derselben Stelle? Nein, ich habe unterschiedlich. Also ich wohne hier in einer Provinzstadt, sage ich mal, ungefähr 100.000 Einwohner. Und hier gibt es ein Industriegebiet, da stehen auch oft LKWs und dann stelle ich mich da meinen Schlaf oder ich stelle mich mal auf einen anderen Parkplatz und schlafe auch tagsüber gerne, nachmittags mal 3, 4, 5 Stunden und dann gehe ich nachmittags ein bisschen los und esse was Schönes, trinke was Schönes und versuche mir ein schönes Leben zu machen. Also du verbummelst so den Tag, kann man sagen? Ja, richtig, genau. Hast du in dem Auto, ne, Fernsehen hast du nicht, ein Radio? Das ist ja auch so eine Sache, weil ich habe ja, als ich noch eine Wohnung hatte, irgendwie, ich habe festgestellt, dass ich überhaupt kein Fernsehen mehr gucke, das interessiert mich gar nicht mehr und ich bin sehr musikalisch natürlich und ich habe ein super Autoradio, höre sehr gerne Radio, bin da auch sehr gut informiert auch und bin sehr musikalisch auch, muss ich sagen. Ja. Wie ist das denn im Winter, wenn es doch sehr kalt ist, dann kühlt dein Auto ja sehr aus. Und zwar ein bisschen Glück habe ich ja gehabt, es war ja im Dezember noch diesen Jahres so um die 14 Grad, habe ich ein riesen Glück gehabt und dann kam ja doch der Januar, da wurde es dann doch mal minus 5, 6 Grad und dann dachte ich, so Standheizung ist zu teuer einbauen. Und dann habe ich mal meine Werkstatt angerufen und habe mal gefragt, du sag mal, was ist eigentlich, wenn ich den Motor mal laufen lasse? So 6, 7, 8 Stunden. Mhm. Und das habe ich nicht gewusst. Der sagt, ist kein Problem, kannst du machen. Mhm. Ja, dann hatte ich so 25 Grad im Auto, der Motor läuft relativ ruhig und habe da super gepennt drin. Ne? Und der Motor läuft dann die ganze Nacht? Richtig, und die Kosten sind nicht zu hoch. Das waren vielleicht 4, 5 Euro Sprit die Nacht. Ne? Für die Umwelt nicht so gut, aber... Wie bitte? Ich sag, für die Umwelt nicht so besonders gut. Ja, meine Güte. Ja. Wenn du dann morgens in deinem Auto aufgewacht bist, so der normale Mensch möchte dann ja irgendwann mal frühstücken. Wie machst du das denn? Ja, das ist ja das Angenehme. Dann mache ich mich ein bisschen frisch und fahre zum nächsten Bäcker und genieße richtig schöne belegte Brötchen mit einem schönen Kaffee. Da ist eine schöne Bäckereiverkäuferin, begrüßt mich freundlich, überreicht mir dann das Essen und ich setze mich da schön in ein Frühstück. Was in der Wohnung ja dann so ablaufen würde, jetzt muss ich mir ein Butterbrot schmieren und lässt sich bedienen. Von Fernseher doof, ne? Aber so ein Leben könnte man nicht führen, wenn man, ich gehe mal davon aus, dass du nicht in einer Beziehung bist. Absolut richtig, auch gewollt in keiner Beziehung. Ja, mit Beziehung? Ich war mal verheiratet 10 Jahre, das war auch eine schöne Zeit, aber momentan bin ich froh, ganz froh, so wie es ist. Hast du Kinder? Auch nicht gewollt. Also ein ganz freier Mann. Im Grunde kann ich machen, was ich will. Und ich merke auch bei so Leuten wie bei meinem Bruder, der ist ja auf dem Amt, der hat ein Haus, der hat 3 Kinder, der ist volle Pulle drin in seinem Geschehen. Und ich merke so, dass er manchmal ein bisschen neidisch ist, glaube ich. Ja, du bist ja Exot. Kann sein, ja, absolut, kann sein, ja. Das habe ich so in der Tat wirklich noch nie gehört, dass jemand in einem Sportcoupé lebt, quasi. Ja, okay, gut. Ich mache es, wie gesagt, und der Kumpel von mir sagte davon, die Frau, die ist Philippinin, die meinte, in Amerika ist es Trend, im Auto zu schlafen. Hast du da nicht manchmal nachts auch ein bisschen Angst, dass da jemand dir was will? Und ja, pass auf, das ist ja auch so eine Sache, habe ich auch erst gedacht so, aber es interessiert kein Schwein, ob du hier im Auto pennst. Absolut nicht. Man sieht und das wahrscheinlich. Ist ein relativ sicheres Land noch, also ich sage mal, okay, in Russland würde ich es mir als Beispiel jetzt überlegen oder in anderen östlichen Ländern oder was weiß ich wo, aber Deutschland ist da absolut, da habe ich keinen... Also vermutlich, wenn du da halb im Kofferraum sowieso drin liegst, sieht man das ja auch gar nicht richtig. Das ist es ja auch noch, man sieht es ja gar nicht. Ich habe mal irgendwann auf dem Einkaufsmarkt gestanden, da gingen Leute vorbei, die haben es gar nicht gemerkt, ne, irgendwo, ne. Dann können wir für dich nur hoffen, dass das Auto noch eine ganze Weile hält. Hoffe ich auch. Wenn das kaputt geht, dann wird es natürlich heikel. Eigentlich auch nicht. nicht. Also ich bin so ein Mensch, ich kriege für 300 Euro sofort ein Auto. Und das ist mir auch zu dem Manuel eingefallen, weil er meinte, die Welt geht jetzt unter, die Wohnung ist weg. Er soll sich ein Auto für 300 kaufen mit einem Jahr TÜV und kann erstmal ein paar Monate im Auto pennen, fertig. Also ich höre daraus, wie du das erzählst, dass dir das Spaß macht und dich wohlfühlst. Das wollen mir auch viele, nehmen mir das nicht ab, so, die meinen, ja, das ist doch alles nicht, aber ich mache es absolut aus Überzeugung. Ich nehme es dir voll ab, Mario. Dankeschön. Du erzählst es ja fast mit einer Begeisterung. Ja, dankeschön. Das heißt, ja, ich schließe daraus, dass das noch eine ganze Weile so weitergehen soll. Ich hoffe es auch. Mein Bruder meint, vielleicht habe ich noch 10 schon Jahre vor mir. Irgendwie stelle ich mir auch ganz faszinierend vor, wenn man so allen Ballast von sich wirft. Absolut. Es gibt ja auch dieses eine Lied, ne? Ich glaube von Silbermond, leichtes Gepäck, das musste man sich mal genau. Genau, machen. Ja, genau. Gut. Lieber Mario, jetzt wollte dein Freund ganz kurz noch ein Wort reden. Ja, ganz kurz. Also der ist seit 20 Jahren voll auf deiner Seite. Ich sag dir schon mal Tschüss, ne? Tschüss, Mario, alles Gute. Ich gebe dir mal ganz kurz Markus. Ja, gerne, Markus. Hallo Jürgen. Hallo Markus. Ich grüße dich. Schön, dass wir uns mal kennenlernen, kurz. Wir haben uns mal kennengelernt, das war, ich habe dich dir zu deinem 19. Geburtstag gratuliert. Zum 19. Sendegeburtstag. Sendegeburtstag. Ja. vor 2 Jahren, glaube ich, war das gewesen. Da hat ihm noch 2 Minuten gegeben für die restliche Laufzeit. Ja, das kann sein. Das kann wirklich sein. Und du bist ein treuer Hörer und Seher unserer Sendung. Ja. Das freut mich seit sehr. Seit 20 Jahren. dann, also 95 eigentlich, ne? Ja. Dann hoffe ich sehr, dass du uns auch treu bleibst bis zum 16. Dezember. Also wenn du nicht mehr da bist, dann habe ich ein Problem, ne? Ja, hör mal, ist ja eine dolle Geschichte da von deinem Freund, was der mir gerade erzählt hat. Ja, wir kennen uns seit 4. Schuljahr. Ja? Ich bin 49, er ist auch 49 und was soll man dazu sagen, ne? Ja. Das ist sein Wille und er will es auch so und er macht es halt, ne? Was hast du denn am Anfang dazu gesagt, als du das zum ersten Mal mitbekommen hast, dass er so jetzt lebt? Ganz schlimm. Ganz schlimm? Ganz schlimm für mich. Ja. Aber jetzt? Ja, man arrangiert sich damit, ne? Weil er wirkt ja ganz entspannt und ihm macht's ja Spaß. Du, er sieht auch nicht aus wie ein Penner. Wenn du den siehst, das ist echt ein feiner Mensch. Ein ganz, der hat Klamotten an. Obwohl er nicht viele Klamotten hat wahrscheinlich. Ganz, also weniger ist mehr. Er macht da was raus. Ist ein Lebenskünstler. Ist ein Lebenskünstler, ja. Irgendwie, also unglaublich. Ja, also ich fand's interessant, was er gerade erzählt hat. Und wenn er sich dabei wohlfühlt, warum nicht? Ja, er macht so, es ist so und ja. Aber heute pennt er bei dir oder geht er gleich wieder in sein Auto? Nee, der pennt hier nicht, nein, der pennt hier nicht. Nee, das willst du ja auch gar nicht. Ihr sitzt so ein bisschen zusammen, ihr Jungs, und dann geht er in sein Auto. Ja. Gut, der haut gleich irgendwann ab um 2, 3 oder irgendwann heute Nacht. Ne, ich bin auch eine Nachteule, muss ich dazu sagen. Ne? Dann gehst du schön ins warme, kuschelige Bett und er geht in seinen warmen Mercedes. Ja, genau. So soll es dann sein. Lieber Markus, schön, dass wir auch noch mal kurz haben miteinander reden können. Ja. Euch beiden alles Gute. Ja. Und bis irgendwann mal. Okay. Tschö. Tschüss. Tschö. 0800 220 50 50 ist doch mein Lebenskonzept, was im Mercedes-Coupé zu leben. Also wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Christoph. Christoph ist 19. Hallo Christoph. Hallo Domian. Hallo Christoph. So, ja, du hast mich angerufen, weswegen? Genau. Ich werde mich wahrscheinlich bei den Twitterern zur Sendung etwas unbeliebt machen. Ich glaube, das Thema kommt da nicht so gut an. Und zwar, ich würde gerne nochmal über das Thema Sexualstraftäter reden. Das war ja am Freitag ein Thema, am Montag, also gestern auch. Ja, genau. Und es kam bei mir so bei allen 3 Leuten, mit denen du da schon drüber geredet hast, so ein bisschen durch, dass die das alle so sehen, als würden sich, als würden die Sexualstraftäter in den JVAs bevorzugt werden oder als würden so sagten das die Anrufer. Genau, ja. Ich sag quasi so ein schönes Leben machen, während die anderen abgetrennt im normalen Vollzug sind. Na, vielleicht nicht ein schönes Leben machen, aber dass sie ein besseres Leben haben, so stellten die Anrufer das dar als der normale Knacki. Ja. Genau. Ich sehe das ein bisschen unkritischer, so würde ich das vielleicht mal sagen. Also es ist richtig, dass seit 1998 gibt es dieses Gesetz, dass Sexualstraftäter, die länger als 2 Jahre eine Freiheitsstrafe verbüßen, tatsächlich getrennt sind von anderen Gefangenen, zumindest im Normalfall. Und zwar, weil sie in Sozialtherapie sich befinden. Mhm. Das heißt, das ist jetzt kein Zufall irgendwie, dass Anstaltsleiter sagen so, du bist jetzt Sexualstraftäter, ich trenne dich jetzt von den anderen, mhm. keine Ahnung, was da vielleicht so. Aber ich glaube, das war auch ja. der Kritikpunkt, diese Sozialtherapie, dass die Sexualstraftäter es dadurch besser im Knast haben durch diese Therapie als die anderen Knackis. So wurde, glaube ich, die Kritik formuliert. Genau, aber das ist halt irgendwie, finde ich, so eine generelle Frage, was man von der Gefängnisstrafe erwartet. Also wollen wir halt damit erreichen, dass jetzt irgendwie die Leute hart bestraft werden für das, was sie getan haben? Oder wollen wir vielleicht auch so ein bisschen damit erreichen, dass sie eben sowas nicht wieder tun? Also, weißt du, was meine Meinung ist? Weißt du, was meine Meinung ist? Ja. Ich will, dass die hart bestraft werden und ich will, dass die therapiert werden. Ich will beides. Genau, ich glaube, das also, würde ich auch so sehen. Aber das kommt halt bei mir, also bei den anderen kam das so ein bisschen rüber, bei mir so, dass man irgendwie der Ansicht war, man soll die wirklich einfach wegsperren und mhm. was dann passiert, ist egal. Und das ist halt, ich kann mhm. das so ein bisschen verstehen, weil halt solche Taten gerade in dem Bereich immer Wut auslösen. Aber man muss es halt, finde ich, auch mal so sehen, dass irgendwann ist halt das Gefängnis vorbei. Mhm. Ja, also ob das jetzt nach 5 Jahren oder nach 8 Jahren ist, irgendwann kommen die Leute wieder raus. Und wenn man jetzt einfach acht Jahre da die einfach weggesperrt hat und sich um nichts gekümmert hat, mhm. Dann kann es ja auch nicht so der Sinn sein. Hast du völlig recht. Das muss man auch natürlich so sehen. In der Hoffnung, dass diese Therapien auch was nutzen. In vielen Fällen haben sie ja leider bei Sexualstraftätern nichts genutzt. Aber generell hast du natürlich völlig recht. Das ist aber halt auch so ein bisschen das Problem an der Sache. Dadurch, dass es das erst seit ungefähr 15 Jahren gibt, also vor 15 Jahren wurde das beschlossen. Das heißt, die Einführung, die dauert ja dann immer noch so ein bisschen. Das heißt, es kommen ja jetzt gerade erst die Leute aus den Gefängnissen wieder raus, mhm. die diese Sozialtherapien mitgemacht haben. Das heißt, man kann im Moment noch gar nicht so wirklich sagen, weißt ob du? Es jetzt einen Effekt hat oder halt nicht. Übrigens zwischendurch mal gefragt, du bist 19 Jahre alt und kennst dich da sehr gut aus. Wie kommt das? Ich studiere im Moment Jura, habe vorher in einer Kanzlei gearbeitet, die auf Strafrecht spezialisiert ist. Also dann, genau, und da hatte man, wir hatten nicht nur mit solchen Tätern zu tun, aber halt auch. Weißt du, das Ganze ist natürlich ist so schwer zu vermitteln für die Opfer oder für die Angehörigen der Opfer. Wenn du, nehmen wir an, du bist Vater eines Kindes, das sexuell missbraucht wurde und vielleicht sogar umgebracht wurde. Und wenn du das dann hörst, dass die, wir wissen ja gar nicht, wir haben das ja hier nur so erzählt bekommen, wenn es dann wirklich so stimmen würde, dass die gravierende Vorteile gegenüber den anderen Strafgefangenen haben, dann ist das schon, finde ich, schlimm für die Angehörigen, das zu hören. Nichts gegen deine Therapie-These, das ist natürlich völlig in Ordnung. Aber es muss alles im Maß sein. Natürlich, aber also diese Bevorzugung, die du gerade angesprochen hast, die sieht halt so aus. Es gibt verschiedene Modelle, aber das Gängigste ist, dass im Prinzip WGs gebildet werden und man gleichzeitig halt diese Einwirkung von Therapeuten hat, aber halt auch diesen Umgang mit anderen Gefangenen, mit dem Ziel eben den Einstieg und dann möglichst halt straffrei ins normale Leben irgendwann wieder zu realisieren. Natürlich ist es aber trotzdem nach wie vor ein Gefängnis. Also das ist jetzt nicht mit offenem Vollzug zu vergleichen, wo die Gefangenen irgendwie dann morgens das Gefängnis verlassen können oder so, sondern es ist nach wie vor Knast. Also da muss man sich halt auch nichts vormachen. Mhm. Generell, was du gerade angesprochen hast, so die Position vielleicht von Opfern oder Verwandten von den Opfern. Ich muss sagen, ich finde diese öffentliche Position, ich kann sie verstehen, aber ich finde sie so ein bisschen scheinheilig. Und zwar werden wirklich ein ganz kleiner Teil dieser Sexualstraftaten werden durch Fremde begangen. Also man hat einen ganz überwiegenden Teil, und das wird gar nicht so thematisiert, von häuslicher Gewalt, auch im sexuellen Bereich. Mhm. Und ich finde, das kommt so auch in der medialen Diskussion gar nicht so durch, sondern dann wird halt wieder ausgeschlachtet, wenn irgendwie ein Kind vergewaltigt worden ist, auf der Straße oder so. Aber das macht halt wirklich den ganz geringen Teil aus. Natürlich ist das schrecklich. Naja, ich glaube aber auch, der überwiegende Teil ist tatsächlich trotzdem, Christoph, die häusliche Gewalt. Ja, das ist ja egal. Ich glaube, dass ein Kind, das von dem Opa vergewaltigt wurde und sexuell missbraucht wird, genauso als Opfer betroffen ist, oder ja, natürlich, klar. Wie als wenn es da kein verwandtschaftliches Verhältnis gäbe. Das ist ein schwieriges Thema. Und ich stelle mal so in den Raum, dass ich kritisch gegenüber diesen Therapien bin. Ich weiß nicht, ob die funktionieren, aber du hast ja gerade sehr richtig gesagt, das werden wir erst nach einer gewissen Zeit erfahren. Also es weiß halt keiner, da kann man auch nicht wirklich drüber diskutieren, ob die etwas bringen, weil man kann es halt auch nicht sagen. Also das wird noch Jahre dauern und dann kommt es halt wieder auf die Statistik an. Also das ist halt so eine Frage, da kann man so sehen, aber nachweisen kann es eigentlich keiner sein. Also Christoph, der Unmut, der bei den Leuten entsteht, ist eben das. Wir haben ja gestern auch noch über andere Fälle gesprochen, dass es zum Beispiel in Deutschland dieses Phänomen dieser irren Raser gibt in den Städten und die schon hier in Köln in der letzten Zeit 3 Menschen getötet haben durch diese Raserei. Und das gibt es in ganz Deutschland. Und man hört immer und immer und immer wieder, dass die sehr milde bestraft werden. Und dadurch entsteht der Unmut bei den Menschen, dass man denkt, was ist mit den Richtern los? Die haben ein junges Mädchen umgesäbelt, das ist tot. 19 Jahre alt zum Beispiel hier in Köln und die kriegen dann eine Bewährungsstrafe und das war's. Das Problem ist aber auch da, dass, also ich glaube, dieses Gefühl ist einfach subjektiv. Also ich kann das nicht schlimm finden, dass die Leute das Gefühl haben, aber es stimmt einfach nicht, dass sich die Strafen irgendwie verringert haben. Also es werden heutzutage nicht mehr Bewährungsstrafen verhängt, als es vor 20 Jahren der Fall war. Ist ja wurscht, macht's ja nicht besser. Genau, aber es wird halt immer so nach dem Motto, früher war alles besser. Das glaube ich auch nicht. Die Straferwartungen sind eher in bestimmten Bereichen sogar eher gestiegen als weißt du, geringer geworden. Für mich ist es ja auch immer interessant, würde dich als zukünftigen Anwalt auch interessieren. Ich habe ja in dieser Sendung schon mit sehr, sehr vielen Knackis und Ex-Knackis gesprochen. Mit Schwerstverbrechern, die aber dann irgendwann rauskamen und sich hier bei uns gemeldet haben. 98% der Vorbestraften haben hier in dieser Sendung gesagt, dass sie die Strafen zu milde empfanden und auch der Umgang im Gefängnis für sie zu milde war. Das finde ich schon wahnsinnig. Das sind keine reaktionären Leute, die das gesagt haben. Ja. Das haben die Betroffenen gesagt. Es kommt halt immer darauf an, womit man das vergleicht. Also es ist halt so, dass das deutsche Strafvollzugsrecht schon deutlich darauf ausgelegt ist, hat diesen präventiven Gedanken. Also dass man halt nicht an erster Stelle, aber halt ein ganz wichtiger Ziel ist, Strafvollzug sollte halt sein, von zukünftigen Straftaten abzuhalten. Ich weiß, dass das halt bei vielen Leuten so nicht ihrem eigenen Rechtsgefühl entspricht. Ja, wie gesagt, da muss man eine gute Mischung finden, finde ich. Ja. Christoph, was für ein interessantes Gespräch mit dir. Danke für deine Ausführungen und die Differenzierungen vor allen Dingen. Vielen, vielen Dank. Und danke, dass ich angerufen habe. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke dir auch. Christoph, ciao, tschüss. Und wir machen sofort weiter mit Iris. Iris ist 47. Guten Morgen, Iris. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Iris. Freue mich, dass du da bist. Über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Mein Thema, in der Zeitung grassiert jetzt ja öfters dieser Fall Wilfried W. aus Höxter. Oh ja, das ist natürlich ein ganz großes Thema. Ja. Dieser furchtbare Fall in Höxter, wo dieser Täter mit seiner Partnerin Frauen angelockt hat, richtig, sie gequält hat, Frauen ermordet hat, verbrannt hat, im Kamin eingefroren vorher und so weiter. Richtig. Als ich das gehört habe, da habe ich mich auch extrem erschrocken. Lebst du zufällig in Höxter? Nein, ich wohne nicht in Höxter, aber ich habe auch auf eine seiner Anzeigen geantwortet. Ach. Ja. Also, da müssen wir mal vorweg sagen, er hat bundesweit Anzeigen geschaltet und die Frauen so angelockt. Ja. So kann man sagen. So kann man sagen. Was stand genau in der Anzeige auf ich die... Ich habe das jetzt gar nicht mehr in Erinnerung, also grob, ich ehrlich sagen. Grob. Ich habe das in der Tageszeitung bei uns gelesen und das sprach mich sehr an. Und ich dachte, Mensch, und das war mit einer Handynummer. Und Handynummer war für mich unkompliziert. Ich dachte, brauchst nicht viel schreiben, rufst du kurz an. Ich bin eher mehr ein Mensch, der halt spricht. Mhm. Und dann habe ich mich darauf gemeldet. Und jetzt grassiert das durch den Zeitungen und... Lass mich nochmal fragen, er suchte, was war konkret die Suchformulierung? Eine Partnerin, eine Freundin? Ja, er suchte halt auch eine Partnerschaft, ja. Mhm. So, da hast du angerufen, gesprochen. Wie ging es dann weiter? Ja, im Endeffekt ähnlich wie das, was ich in den Zeitungen gelesen habe. Ich hatte dann... Du bist dann hingefahren. Ich war total überrascht, als ich die Frau am Telefon hatte. Die wen? Und was am Telefon? Zuerst die Frau halt, seine Schwester. Die mit dem Haus wohnte, genau. Mhm. Ja. Ja. Jedenfalls, ich bin mir jetzt erst bewusst, was ich alles aus dem Weg gegangen bin. So, und du hattest die. Und das macht mich so, ich bin da so gedanklich irgendwo. Ja. Ja, froh über dem, was ich vielleicht allem aus dem Weg gegangen bin, ne? Das fällt mir jetzt erst auf, sag ich mal. Aber ne? Jetzt lass uns mal genauer darüber reden. Du hast angerufen. Hast du einmal mit ihm und dann mit ihr gesprochen? Sie hatte mich dann weitergeleitet und dann habe ich mit ihm gesprochen und dadurch ist dann auch der Kontakt entstanden und wir haben dann häufiger halt dann auch miteinander gesprochen und halt sind dann in Kontakt gekommen. Und wie war der am Telefon? Ja, freundlich, nett, wie alle das halt beschreiben. Ne? Mhm. So, aber dann war doch sicher der nächste Schritt, komm mal vorbei, lass uns treffen. Ist das passiert? Das Ganze bewegt mich jetzt so, muss ich ganz ehrlich sagen. Es nimmt mich ganz doll mit, muss ich sagen, ne? Und ja, hast du ihn denn persönlich getroffen? Persönlich getroffen, persönlich getroffen muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt nicht. Aber ich habe viel mit ihm geschrieben, gesprochen und, ich sag mal, ich bin froh, dass ich da nicht in dieses Spinnennetz direkt reingekommen bin, so total, ne? Wie lange habt ihr denn miteinander Kontakt gehabt? Das waren mehrere Tage, also über eine Woche. Hm. Aber hat er denn da nicht versucht, dich in das Haus zu locken? Klar hat er versucht. Und warum bist du nicht hingegangen? Warum bin ich nicht hingegangen? Ja, das frage ich mich heute auch. Warum habe ich, was hat mich, warum, ja, warum lebe ich noch, ne? Warum wie erschien, hab ich Glück gehabt? Wie erschien er dir denn in der Kommunikation? Ja, er war freundlich? Eigentlich freundlich, nett und ich hab nichts Böses dahinter vermutet, auch als ich von ihm Fotos bekommen habe oder mit ihm gesprochen hatte. Mhm. Du hast ihm Fotos geschickt und er hat dir auch Fotos geschickt. Ja, und erst nachdem dann eben wir länger Kontakt hatten mit zunehmender Kontaktzeit, stellte sich das dann heraus, dass er ungeduldig wurde, dass er ungeduldig wurde, warum ich nicht reagierte, mehr Kontakt wollte zu ihm und... Und was bedeutet das? Er wurde ungeduldig? Was hat er dazu? Ja, dass er der Meinung war, man müsse halt schneller auch, also er ist für schnellen Kontakt. Er ist für schnellen Kontakt. Also er hat dich doch dann sicher eingeladen, hat gesagt, komm, lass uns doch mal treffen. Ja. Und warum hast du das nicht gemacht? Ich habe aufgrund des Verlaufes, den wir miteinander hatten, ja mehreres von ihm erfahren. Er hat mir auch Sachen rübergeschickt oder wie er mit mir gesprochen hat, wie sich das im Laufe des Gesprächs verändert hat. Da habe ich dann auch mal gemerkt, je länger man Kontakt hatte, umso vertrauter wurde er dann irgendwie oder hat das erzählt. Und dadurch habe ich dann halt gemerkt, da blickte dann immer mehr dieser, ich sag mal, schmutzige Gedanke, den er hatte. Was konkret hast du denn da erfahren, was dich dann gebremst hat? Ja, dass er mehr so, das ist ein Psychopath, das hätte ich da gar nicht mal gedacht, aber eben, dass er andere Vorlieben hat als ich. Woran, dass er mehr woran, so für härteren Sex ist. Hat er das konkret formuliert? Das kann ja. Man, das, und was, wie hat er das formuliert? Ich kriege jetzt gar nicht mal ganz auf die Reihe, muss ich sagen. Ja, im Endeffekt bin ich froh, dass ich nicht in diese Falle gerutscht bin, total. Dass ich die Biege rechtzeitig gekriegt habe. Das heißt, du hattest irgendwie ein mulmiges Gefühl. Irgendwas hat, ja. hat dich da innerlich, eine innerliche Stimme gewarnt, da stimmt was nicht. Ja, ich hatte vorher schon mal eine Person kennengelernt, wo ich dachte, das ist ein Wolf im Schafspelz. Mhm. Das ist jetzt nicht dieser Wilfried gewesen, aber der sah auch ganz friedlich aus. Und als du mehr oder weniger ihm signalisiert hast, dass du nicht zu ihm kommen möchtest oder dass du dich nicht mit ihm treffen willst, ja. Wie hat er darauf reagiert? Ja, ich dachte eigentlich, ja, er hat nochmal nachgefasst. Er hat versucht, wollte wissen, warum ich denn nicht kommen will. Und was hast du ihm geantwortet? Dass wenn er von vornherein gesagt hätte, was seine Vorlieben sind, wenn er das von vornherein gesagt hätte, dass ich dann gar nicht so lange mit ihm Kontakt gehabt hätte. Ah, das hast du ihm so gesagt? Ja. Und wie hat er darauf dann wiederum reagiert? Er hat dann nochmal nachgefasst. Erstmal war er ruhig und dann hat er nochmal wieder nachgefasst. Mhm. Und als er dann wahrscheinlich merkte, dass ich nicht so leicht zu knacken bin, hat er wahrscheinlich auch noch andere Menschen gehabt, die, ich war ja nicht die Einzige, die zu ihm Kontakt hatte, die sich wahrscheinlich gemeldet hat. Und womöglich hat er irgendwann zwischendurch noch eine andere gehabt oder wie auch immer, die leicht gläubiger war, die sich eher darauf eingelassen hat und dann war ihm vielleicht das Ganze zu müßig und zu anstrengend vielleicht mit mir Kontakt zu halten und er hat dann das nächste genommen, was halt sich einfacher fangen ließ. Das heißt, das Ganze ist dann eingeschlafen? Mehr oder weniger dann, Gott sei Dank, nachdem ich die Kontakte dann abgebrochen habe. Wie viele Versuche hat er denn noch gemacht? Ja, er bzw. seine Schwester dann ja auch. Mhm. Die hat sich dann auch nochmal eingeschaltet. Ja. War dir klar, dass das die Schwester ist? Es war mir nicht klar, dass das seine Frau ist, sagen wir mal so. Oder so gesagt, genau. Ja. Nein, das war mir nicht klar. Mhm. Ich hatte mich zwar schon gewundert in der Art, wie sie sich, das hat vielleicht auch dazu beigetragen, weil ich habe mich gewundert, wenn ich auf eine Anzeige antworte, warum meldet sich dann die Schwester und nicht der Mensch selber? Warum, wenn eine Nummer hinterlegt ist, wo ich anrufen kann, warum geht er nicht selbst ans Telefon, warum ist seine Schwester dran? Mhm. Hast du ihn das denn auch gefragt? Das kam erst ganz zum Schluss, dass ich ihn das gefragt habe. Am Anfang habe ich mich nur darüber gewundert und habe dann, es gibt ja dann plausible Erklärungen, die dann vorgelegt werden, wo man dann auch glaubt, naja gut, ich will ihn überraschen, er ist ein schüchterner Mensch und dies und das. Ja. Das glaubt man dann ja auch erst. Ja? Und dann fragt man ja auch nicht, dann hat man zu ihm Kontakt und ja, das verlief ja auch ganz gut und es ist ja auch ein netter Mensch. Ich sage ja, wenn der Kontakt nicht so lange gewesen wäre, wenn ich nicht so dadurch dann einiges dadurch über ihn erfahren hätte, über sein Wesen so ein bisschen. Man kann sich ja auch durch Gespräche verraten, wie man so ist. Da gibt es ja auch dann viel so. Wir sagen mal zur Klärung, er hat vorgegeben, dass es die Schwester ist, aber es war natürlich in Wirklichkeit seine Ex-Frau. Ja, was ich in der Zeitung gelesen habe, habe ich dann auch mitbekommen. Genau, so. Ja. Mensch Iris, da hast du einen Schutzengel gehabt, glaube ich. Ja, das habe ich auch schon zigmal gesagt. Mhm. Und ich muss sagen. Und diese Geschichte ist auch nochmal ein großer Warnschuss, glaube ich, an vor allen Dingen an Frauen, sich vielleicht auf solche Anzeigen einzulassen oder direkt zu irgendjemandem hinzugehen. Also natürlich, man muss ja irgendwie in Kontakt kommen, aber Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Es ist ja. Eine Gräueltat, die da passiert ist. Das möchte ich auch darauf hinweisen. Ich bin eigentlich sonst ein Mensch, der offener darauf zugegangen ist und weniger Angst gehabt hat. und immer gedacht hat, man sieht es nur oder hört es bei anderen. Mhm. Und als ich jetzt das mitbekommen habe, dass ich tatsächlich mit dem Typen Kontakt hatte, der dann auch mehrere Menschen zerlegt hat, da habe ich nur gedacht, wie du schon sagst, Schutzengel. Mhm. Ich habe nicht nur einen Schutzengel gehabt, ich weiß nicht, wie viele Schutzengel gehabt. Dass ich sag mal, dem vorhergekommen bin. Ne? Wenn man mitkriegt, wie viele er da auseinandergenommen hat. Ich habe es gerade gar nicht, hast du am Anfang gesagt, wann du mit dem Kontakt hattest? Das war im letzten Jahr. Ah ja. Mhm. Das ist noch gar nicht ganz so lange her. Mhm. Ja. Ich habe jetzt auch die Zeitungen gelesen und da sah ich auch, dass eine dann schon vor etlichen Jahren Kontakt hatte und immer mal wieder Kontakt auch gekriegt hatte dazu. Es ist von einer ungeheuren Brutalität und Perversion, das Ganze. Ja. Das ist auch das, was mich daran erschrickt. Es war ja zu lesen, dass er den Leichnam einer Frau, glaube ich, eingefroren hat. Ja. Und das Stückchen für Stückchen abgesägt hat. Mhm. Und dann im offenen Kamin verbrannt hat. Und dann diese Asche draußen irgendwo auf der Straße, auf dem Weg verstreut hat. Ja. Unfassbar. Unfassbar. Also ich habe mich auch extrem erschrocken. Als ich mit ihm gechattet hatte, da habe ich mich ja auch schon gewundert über die Art, sag ich mal, im Nachhinein so ein bisschen. Aber dass da so ein Mensch hintersteckt, dass da sowas Extremes, sag ich mal, hintersteckt, also, so ein Psychopath, ne? Iris, ich freue mich sehr, dass wir haben sprechen können, nämlich dass du lebst und dass du wohlauf bist. Danke. Wünsche, dass du, wenn du wieder irgendwie Anzeigen aufgibst, dass du nur an gute und tolle Männer gerätst. Und allen Frauen sei gewarnt, also Vorsicht bei Kontaktanzeigen, nicht so schnell darauf einlassen. Lieber häufiger mit den Menschen sprechen, länger bevor man sich einlässt. Nicht gleich so schnell darauf einlassen. Absolut. Und wenn treffen, erstmal im Café oder in der Kneipe oder sowas. Nicht nur das, nicht sofort treffen. Erstmal mit ihm schreiben oder telefonieren eine Zeit lang, damit man dann in der Zeit rausfinden kann. Ja. Ein bisschen verrät er sich nämlich in der Zeit. Liebe Iris, danke für deinen Anruf. Danke auch, Domian. Ich habe gehört, dieses Jahr ist deine letzte Geschichte, ne? Genau, Ende des Jahres. Läuft aus. Ja. Ja, schade irgendwo. Hatte ich immer gerne gehört auch. Ja, vielen Dank. Ja, alles Gute dir auch. Danke. Und sehr freut dich, Iris. Ja, ich hoffe, dass nicht zu viele, dass sie ihn einbuchten und dass nicht zu viele ins Netz gegangen sind. Und bin froh, wie gesagt, dass ich dem vorweggekommen bin. So, das sehe ich genauso. Alles Gute. Tschüss, Iris. Ciao. Ja, danke dir auch, Domian. Tschüss. 1.37 Uhr, morgen ist Themennacht. Und morgen heißt unser Thema Suizid. Und ich möchte morgen sehr gerne mit Leuten sprechen, die einen Selbsttötungsversuch unternommen haben oder die vielleicht kurz davor stehen, sich das Leben selbst zu nehmen. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die einen Angehörigen durch Freitod verloren haben. Also wenn ihr gerne mit mir über dieses große und schwierige Thema Freitod, Suizid, Selbsttötung sprechen wollt, dann meldet euch per Mail zunächst domian@wdr.de oder ihr könnt morgen vor der Sendung euch melden, anrufen oder während der Sendung 0800 22 050 50, Thema morgen Suizid. Thema heute offene Themennacht. Ich sehe gerade, irgendwas stimmt mit unserem Bild nicht. Der Hirsch steht nur zur Hälfte im Bild. Ist das bei euch auch so? Ich habe hier so einen Monitor einen Testmonitor. Irgendwas stimmt hier nicht. Stimmt, höre ich. Ich höre es gerade von meiner Regie, es stimmt. Ich bitte um Entschuldigung, irgendwas stimmt hier nicht. Aber es geht ja so auch. So, da machen wir weiter mit Karl-Heinz. Karl-Heinz ist 61. Guten Morgen, Karl-Heinz. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Karl-Heinz. Um was geht's bei dir? Ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier die ganzen Probleme höre, ob mein Problem überhaupt ein Problem ist. Doch, jedes Problem ist wichtig. Leg mal los. Ich habe halt also das Problem, in 2017 gehe ich in meine Ruhephase, ich mache Altersteilzeit. Ja. Und habe einen Sohn, der ist seit 9 Jahren am Studieren. Mhm. Und wenn der nächstes Jahr nicht fertig wird, kann er hier in Nordrhein-Westfalen nicht mehr weiter studieren. Wie alt ist denn der Sohn? Der ist 29, wird also nächstes Jahr 30. Und ich glaube, ich habe ein bisschen Angst um meine Existenz. Was studiert der Sohn? Der studiert Chemie und Sozialwissenschaft. Chemie und Sozialwissenschaft? Ja. Auf Lehramt? Auf Lehramt. Ah ja, okay. So, was hat jetzt deine Geschichte, also deinen Vorruhestand, mit dem Sohn zu tun? Ja, ich unterstütze ihn jeden Monat noch mit ca. 520 Euro. Ja. Und seitdem ich jetzt in Altersteilzeit bin, muss ich jeden Monat halt von meinem Gesparten, was ich mir für mein Altersleben weggetan habe, muss ich immer was auf Konto tun, um das strack zu kriegen. Ich bin ganz baff, Karl-Heinz, dass du deinen Sohn über 9 Jahre mit einer so hohen Summe unterstützt. Und dass der Sohn die Dreistigkeit hat, den Papa, der jetzt weniger Geld hat, auch noch zu schröpfen um eine solche so hohe und große Summe. Was sagt er denn dazu? Deswegen, der sagt ganz einfach, bei dir geht es immer nur um Geld. Ja, und er ist faul und lässt sich bedienen von dir. Also wenn er wenigstens hier zu Hause schon mal sagen würde, wenn es um Rasenmähen geht, komm, lass das, bist 61, ich mach das. Oder aber wenn er hier irgendwas machen würde, der ist in circa 10 Kilometer von hier weg in der Wohngemeinschaft. Mhm. Wenn hier was richtig zu arbeiten ist, da kommt mein Schwiegersohn aus Gießen hier hoch und hilft mir. Mhm. Was sagt denn deine Frau dazu? Lebt deine Frau noch? Ich bin seit, wir haben 1998, sind wir geschieden worden. Ach so. Also ich bin neu verheiratet seit 10 Jahren und meine Ex-Frau auch seit mindestens 10 Jahren. Und deine neue Frau, was sagt die zu der ganzen Geschichte? Das betrifft die ja auch. Ja, nur sicher, wir haben bis jetzt immer getan, was wir tun konnten und ich geizig bin ich nicht. Und meiner Tochter, die hat einen normalen Beruf gelernt, der schiebe ich auch schon mal so hier und da was zu. Da war ich im März da unten, da hatte sie ihr Auto kaputt gefahren. Da bin ich da runtergefahren mit 3.000 Euro in der Tasche. Ne? Darf ich mal fragen, was du vom Beruf warst und bist? Ich bin Meister Industrie. Okay, also ein solider Lohn, aber auch keine Mega-Reichtümer. Also ich habe bis zur Altersteilzeit habe ich sehr gut verdient. So, aber jetzt in der Altersteilzeit, da verdient man, glaube ich, eine ganze Menge weniger. Ja, das verdient man nur die Hälfte. So, und das ist natürlich ein krass... Ist für mich eine Einschneidung. Großer Einschnitt. Und wenn die Rente erstmal durch ist, dann noch weniger wahrscheinlich. Dann gibt es noch weniger. Und Karl-Heinz, ich würde an der Stelle dem Sohn den Hahn komplett zudrehen. Stell dir mal vor, du hast den 9 Jahre unterstützt mit über 500 Euro im Monat, rechne das mal zusammen. Ja, ich hab das ausgerechnet. Wie viel ist es? Das sind weit über 50.000. So, geht denn der feine Herr auch mal jobben nebenher? Der geht am Wochenende in der Diskothek zapfen. Am Wochenende aber nur? Ja. So viele Leute in meinem Umfeld, wir alle haben früher während des Studiums gejobbt, hier und da und hier und überall. Das geht auch, wenn man sich die Zeit einteilt. Und er ist ja nun schon so weit über die Zeit. Warum eigentlich? Ja, der war in der AStA tätig 5 Jahre lang. Keine Entschuldigung. Er meldet das an als Ehrenamt. Ja, okay, gut. Aber er hat mich nicht danach gefragt. Also mir wäre lieber, er hätte die Sache durchgezogen. All die Jungs hier auf der Straße in seinem Alter, von meinen Bekannten, die sind schon was. Der eine hat ein Haus, der andere hat einen Meister. Der Einzige, der bis jetzt noch nichts hat, das ist er. Aber wenn du mit ihm, redest du denn schon mal Tacheles mit ihm und wie reagiert er darauf? In meinen Augen frech. Also wenn ich früher so geantwortet hätte zu meinem Vater, der hätte ich braune Ohren gekriegt. Warum lässt du es dir denn dann bieten, Karl-Heinz? Ich weiß nicht, ich habe durch die Scheidung, ich meine immer, ich wäre ein schlechter Vater. Glaube ich fast nicht, wie ich dich so jetzt kennenlerne. Ich glaube, du bist ein ziemlich gutmütiger Vater sogar. Ja, aber es geht mir wirklich nicht um Geld, es geht mir ganz einfach dadurch, wenn ich jetzt, habe ich zu ihm gesagt, Junge, ich kann nicht mehr, nimm dir mal einen Studentenkredit auf. Oder so, genau. Dann hat er zu mir gesagt, er möchte nicht mit Schulden anfangen. Tja, aber so viele fangen mit Schulden an. Und das ist das Normalste der Welt, dass man, wenn man dann irgendwann einen guten Job gefunden hat, nach dem Studium, dass man das dann abstottert. Und den meisten gelingt das ja auch innerhalb von gewissen Jahren. Du hast noch eine Tochter, ne? Sagst du. Ja. Was sagt die denn dazu, dass du den Sohn so lange... Die sagt ganz einfach, weißt du was, Papa? Ich hätte auch studieren sollen. Also ist die auch sauer irgendwie? Ja. Weil du ihm quasi mehr Geld de facto gegeben hast als ihr bisher? Ja, deswegen gebe ich ihr hier und da schon mal 1.000 Euro oder so. Mensch, Karl-Heinz, ich würde da wirklich jetzt in den Hahn zudrehen. Er hat seine Chance gehabt, er hat sehr viel Geld bekommen. Jetzt, du hast jetzt weniger Geld und jetzt muss er sich um sein eigenes Leben kümmern. Ja. Finde ich eine völlig normale Sache und die ist völlig in Ordnung. Da brauchst du dir null schlechtes Gewissen zu machen. Damit der faule Sack endlich mal wach wird. Ja, der hat ja auch eine depressive Phase hinter sich. Eine was für eine Phase? Eine depressive Phase. Mhm. Sein bester Freund, der hat sich vor 2 Jahren in Ägypten aus dem Fenster gestürzt. Weißt du, Karl-Heinz, habe ich auch Verständnis für, dass einen sowas vielleicht mal umhaut. Habe ich nochmal auch Verständnis dafür. Aber mein Bruder ist vor 2 Jahren eine Treppe runtergefallen und ist tot gewesen. Ja, so viele Menschen haben so Schicksalsschläge und kriegen trotzdem ihr Leben gemeistert. Das ist keine Entschuldigung in seinem Fall, dass er dich melkt und melkt und melkt. Und das ist das, was mich unheimlich belastet. Glaube ich. Hast du denn überhaupt die Hoffnung, dass er irgendwann noch einen Abschluss kriegt? Nein. Nein? Nein. Ja, aber wie soll denn das dann weitergehen? Ich weiß es nicht. Dann kannst du die nächsten 10 Jahre ihm noch 500 Euro geben. Ja, aber ich will jetzt auch irgendwann, wenn ich jetzt nächstes Jahr in Ruhephase bin, ich will auch wegfahren. Was will leben. Ja. Also ich finde es ja auch einen guten Zeitpunkt, das kannst du ja auch gut begründen, weil du einfach jetzt de facto viel weniger Geld hast als vorher. Ist mein letzter Lebensabschnitt. So, genau. Und du willst mit deiner Frau auch noch ein bisschen was davon haben. Hab den Mut, das jetzt durchzuziehen und ihn vor vollendete Tatsachen zu stellen. Gib ihm noch eine gewisse Galgenfrist von ein paar Monaten, dann ist gut. Ja, das hatte ich auch vor. Ich wollte halt die Hochzeit meiner Tochter jetzt noch abwarten. Mhm. Und im Sommer wollte ich den ganz knippelhart, ganz hart sagen, nächstes Jahr ist Schluss. Ja, aber dann ist aber auch wirklich Schluss. Dann hat er immer noch ein gutes halbes Jahr hat er Zeit, sich zu orientieren. Und dann ist das eine ganz, ganz, ganz saubere und korrekte Verhaltensweise. Oh Mann, ich krieg mir pochert das Herz, das ist... Ja. Mensch, Karl-Heinz, ich kann dir gar nicht mehr sagen, aber es ist alles gesagt. Mach das genau so, wie du dir das vorgenommen hast. Ich finde das komplett in Ordnung und richtig. Ja, okay. Ja. Dann wünsche ich gutes Gelingen und einen schönen Du bist ja fast auch in meinem Alter, habe ich gelesen. Ja, so viel trennt uns nicht. Nee. Dann wünsche ich einen schönen Vorruhestand und einfach eine gute Zeit für dich und deine Partnerin. Okay, danke dir. Alles Gute, tschüss. Jo, tschüss. Ciao. Hier ist Matthias, 66. Guten Morgen, Matthias. Ja, schönen Morgen. Hallo Matthias, sprichst du mit einer Freisprechanlage? Ja. Wäre besser, wenn du direkt rangehen würdest. Ja, muss ich das Telefon am Ohr nehmen, aber so ist einfacher für dich. Naja, okay, dann machen wir es mal so. Um was geht's denn, Matthias? Geht das so? Wir versuchen es mal, ja. Um was geht's denn? Ja, ich habe mal angerufen, ich wollte mal ein bisschen über mein Leben erzählen, weil ich habe eine schlechte, also eine sehr negative Erfahrung gemacht. Ich habe vor 6 Monaten bekommen, dass ich Bauchspeicheldrüsenkrebs habe. Mhm. Und ich habe noch 3 Monate zu leben. Und ich habe vor ungefähr 20 Jahren meine Frau verloren. Ja. Die ist auch verstorben. Ich war bei der Deutschen Bundesbahn. Ja. Habe ein sehr gutes Leben gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und habe dann eben jetzt vor 3 Monaten oder vor 6 Monaten die Erfahrung gemacht, dass ich Bauchspeicheldrüsenkrebs habe. Bist du wieder in einer neuen Partnerschaft oder lebst du alleine? Ich lebe zwar alleine. habe zwar eine Partnerin, aber wir sind getrennt. Also sie hat ihre eigene Wohnung. Mhm. Ja. Also eine Partnerin mit, aber jeder hat seine eigene Wohnung. Richtig. Ja. So, und ich war in Köln, in der Uniklinik. Mhm. Da hat man mir damals vor einem Jahr gesagt, da kann man was machen. Und dann haben die mir da irgendwas infiziert. Also vor einem Jahr hattest du schon Beschwerden diesbezüglich. Ja, richtig. Mhm. Und dann hat man mir gesagt, das geht, wir können da was machen. Ja. So, und dann haben die mir da irgendwie Infusion gegeben. Und dann nach ungefähr, ich weiß nicht, 3 Monaten ungefähr, hat man dann gesagt, der Krebs ist weg. Mhm. Mhm. Ja? Ja. So, und dann, da war ich natürlich total glücklich und mit allem drum und dran. Ja, klar, verstehe. War eine tolle Sache, ja, was denn? Das war eine tolle Sache, ne, für mich. Mhm. Ja. So, und jetzt nach vor einem halben Jahr, weil ich ja auch Diabetiker bin, hat mir mein Hausarzt gesagt, dass meine, wie heißen die, Dialysen da, oder zu hoch sind. Mhm. Also da stimmte was nicht mit dem Blutbild. Richtig. Und da hat er gesagt, lassen Sie... Da hatte ich wieder Blutbilder bis zum 25-fachen hoch. Das heißt, du musstest wieder in die Klinik, um dich untersuchen zu lassen. Richtig. Und dann kam die schlimme Diagnose. Richtig. Und da hat man festgestellt, dass der Krebs nicht besiegt ist, dass das einfach nicht weg ist. Also die haben nicht nur festgestellt, dass er wieder da ist, sondern dass er so schlimm da ist, dass er nicht mehr behandelt werden kann? Richtig. Wie hast du diese schlimme Nachricht aufgefasst? Am Anfang wäre ich am liebsten aufs Fenster gesprungen. Ich wohne hier im 14. Stock. Mhm. Ich wäre am liebsten hier oben runtergesprungen. Können Sie mir glauben? Ja. Und dann habe ich mir gesagt, wisst ihr was, jetzt habe ich so eine tolle Frau kennengelernt und jetzt mache ich das nicht wieder. Ich würde sowas nicht machen, da rauszuspringen. Hast du schon mal einen Selbsttötungsversuch hinter dir? Habe ich schon mal versucht, ja. Aber das hatte nichts mit einer Krankheit zu tun? Nein. Mhm. Das war vorher. Wann hast du denn eigentlich diese nette Partnerin kennengelernt, mit der du jetzt zusammen bist? Die habe ich kennengelernt vorletztes Jahr im Juli. Ach so, eine frische Liebe noch. Ja, so ungefähr, ja. das heißt, du findest jetzt einen großen Halt und eine große Stütze in dieser Liebe und durch deine Freundin. Richtig. Wie hat deine Freundin denn das aufgenommen? Sehr schlimm. Sehr schlimm. Aber ich habe gesagt, komm, wir müssen da drüber stehen. Mhm. Es geht, lass uns doch beide einfach so weitermachen bis zum Ende. Und man hat dir in der Tat tatsächlich gesagt, dass die Lebenserwartung nur noch ungefähr 3 Monate ist? Richtig, ja. Hast du im Moment starke Beschwerden? Ich habe viel Schmerzen. Ich kann es nur mit Morphium beruhigen. Ja. Aber ich bin zufrieden, sage ich einfach mal. Das heißt, du hast... Soweit geht es mir ganz gut. Mit dem Morphium, da komme ich ganz gut klar. Und du hast dir jetzt vorgenommen, dass du diese wenige Zeit, die dir verbleibt, noch am besten und gut nutzen möchtest, zusammen mit deiner Freundin. Richtig. Mhm. Und ich habe ihr noch versprochen, wir fahren nochmal an die Nordsee. Ich möchte noch einmal die Nordsee sehen. Habt ihr schon was geplant, wann es losgehen soll? Ja, nächste Woche. Sehr gut. Fahren wir nach Norddeichmole. Mhm. Und dann fahren wir nach Norddeichmole. Mhm. dann mache ich in Norderney mit ihr eine einwöchige Urlaubsreise und das möchte ich nochmal erleben. Das ist ein sehr guter Plan und auch gut, dass ihr das jetzt so schnell organisiert habt. Denn du hast ja keine Zeit mehr zu verschenken. Nee, ich habe keine Minute mehr. Ich finde den Plan sehr, sehr gut und wünsche wirklich von ganzem Herzen, dass das auch eine schöne Reise noch wird und dass ihr das genießen könnt. Das Wetter soll schön werden, hoffen wir, dass ihr eine gute Zeit habt. Ja, das soll ich auch. Also das Wetter wird super und ich habe auch den Wetterbericht geguckt und also gesehen. Mhm. Also es wird super werden. Wir haben eine wunderbare Woche, werden wir erleben da. Mhm. Und das tut mir sehr gut. Ich muss dir sagen, Matthias, also natürlich tut es mir wahnsinnig leid, was für eine Diagnose du bekommen hast. Das ist ja völlig klar. Das tut mir von Herzen leid. Aber ich habe auch großen Respekt davor, wie du jetzt damit umgehst. Das finde ich ganz, ganz beeindruckend. Ich muss ganz einfach sagen, ich habe mit jemandem darüber gesprochen, mhm, und der hat mir einfach diesen Mut gemacht und hat gesagt, du musst das einfach so akzeptieren, wie es ist. Mhm. Du musst einfach damit leben, mhm, bis dass der Schluss kommt. Mhm. Aber ich mache so lange, wie ich kann. Mhm. Solange ich schaffe, mache ich das. Und es tut mir einfach gut. Können Sie mir glauben. Matthias, dann wünsche ich dir von ganzem Herzen eine gute Woche. Eine gute Woche an der Nordsee auf Norderney mit deiner Freundin. Ja, schönen Dank. Und wünsche dir darüber hinaus natürlich auch noch viele gute Wochen, in denen du Lebensqualität hast und auch noch in einem guten Maß das Leben genießen kannst. Von Herzen viel Kraft und viel Glück von meiner Seite. Ja, schönen Dank. Auf Wiederhören und schöne Grüße an deine Freundin. Dankeschön, das war ein nettes Gespräch und das hat mir gut getan. Das freut mich sehr. Alles Liebe und alles Gute. Schönen Dank. Tschüss. Jo, tschüss. Tschüss. Tschüss. Und hier bin ich verbunden mit Helma Helene. Guten Morgen, 74. Guten Morgen, Helma Helene. Ja, ist gut. Ich habe mir eigentlich nur eine Frage. Es gehört eigentlich gar nicht zur Sendung. Aber ich mache mir Gedanken. Irgendwann, ich weiß nicht, ob du im Urlaub warst, da sahst du so zufrieden aus. Du hattest einen neuen Ring, hattest etwas zugenommen und hörst am 16. Dezember auf. Ja. Aha. Warum? Ich habe gedacht, du bist vielleicht verliebt, darf ich das so sagen? Nein, nein, das ist alles im normalen Bereich. Nein, nee, nein. Aber wirklich. Du meinst, ich habe einen neuen Ring, war in Urlaub und habe zugenommen? Ja. Nicht wesentlich, nein. Doch. Doch, meinst du? Die Hemden spannen. Tun sie das? Mhm. Ja, vielleicht ein bisschen, kann sein. Ich wollte auch gar nicht in die Sendung, ich habe nur gedacht, ich könnte das im Vorwege, irgendwas, ich bin neugierig. Ja. Schenken, aber nicht böse sein. Ich habe es nicht böse gemacht. Nein, nein. Es ist alles wunderbar. Nee, ich fühle mich nur sehr gut. Das kann ich sagen, muss ich sagen. Und es ist aber jetzt weiter nichts Gravierendes oder Einschneidendes passiert. Das auch nicht. Ich bin nur froh, dass es mir gut geht. Das wünsche ich mir auch. Und der Ring ist nicht neu. Den habe ich schon lange. Ja. Nee, der ist nicht neu. Den habe ich schon lange. Hab ich mal das verdammt nochmal. Der sieht zu blank aus. Nein, nein, nein. Der ist schon älter. Bist du denn eine Stammzuschauerin? Nee, überhaupt nicht. Nee. Nee, ist nicht böse gemeint. Nee. Ich weiß nicht, ob du im Urlaub warst. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich bin so. Nicht böse sein. Die Helma Helene. Ja. Eine Frage zur Person am Ende der Sendung. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja? Antwort habe ich gegeben. Alles in Ordnung? Für mich ja. Sehr gut. Dann wünsche ich alles Gute. Mhm. Gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Ciao. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Benjamin Vlies und Martin Dannhauser. Und hier nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema Suizid. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die einen Selbsttötungsversuch unternommen haben. Mit Menschen, die vielleicht damit spielen, sich das Leben zu nehmen. Und mit Angehörigen von Menschen, die sich getötet haben, selbst getötet haben. Ihr könnt uns wie immer ab 0 Uhr morgen erreichen, kostenfrei unter der bekannten Nummer oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Ich hoffe, dass wir pünktlich morgen da sind. 1 Uhr Allianz Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Thema Suizid. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.